Abschnitt 3 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. Mr. Ralph Nickleby erhält traurige Nachrichten von seinem Bruder, weiß sich indessen mit edler Standhaftigkeit zu fassen. Wie ihm Nicholas gefiel, der in diesem Kapitel eingeführt wird, und wie edelmütig er sich erbot, sogleich seines Neffen Glück zu machen. Mr. Ralph Nickleby begab sich in bester Laune auf den Heimweg und war der St. Paul's Kirche gegenüber stehen geblieben, um seine Uhr zu richten, als plötzlich Newman Knox vor ihm stand. »Ah, Knox, das Schreiben wegen der Hypothek ist angekommen. Habe ich recht geraten?« »Unrecht«, erwiderte Knox. »Wie, und war auch niemand wegen der Sache im Comptoir?« Knox schüttelte den Kopf. »Aber was ist denn angekommen?« »Ich«, sagte Newman. »Und was noch?« »Dies«, entgegnete der merkwürdige Schreiber und übergab seinem Prinzipal einen schwarz gesiegelten Brief. »Hm«, sagte Mr. Nickleby, »schwarz gesiegelt, und auch die Hand sollte ich kennen. Newman, es würde mich nicht wundern, wenn mein Bruder tot wäre.« »Glaub's wohl«, bemerkte Newman ruhig. »Wie meinen Sie das? Was nehme Sie jemals Wunder?« Mr. Nickleby erbrach den Brief, las ihn, steckte ihn in die Tasche, hatte jetzt den Zeiger genau nach der Sekunde gerichtet und fing an, die Uhr aufzuziehen. »Es ist so, wie ich dachte, Newman«, sagte er, »er ist wirklich tot. Es ist plötzlich gekommen, ich hätt's nicht gedacht.« Bei diesen gerührten Worten steckte Mr. Nickleby seine Uhr wieder ein, zog gemächlich die Handschuhe an und ging langsam mit den Händen auf den Rücken weiter. »Kinder hinterlassen?«, fragte Knox an seine Seite tretend. »Zwei«, antwortete Mr. Nickleby, »und auch eine Witwe, und hol sie, dieser und jener, alle drei sind in London.« Newman zog sich unter höchst wunderbaren Gesichtsverdrehungen wieder hinter seinen Prinzipal zurück. Allein niemand als er selbst hätte sagen können, ob er Krämpfe hatte oder ob er bekümmert war oder innerlich lachte. Der Gesichtsausdruck pflegt bei jedermann ein Spiegel der Gedanken, ein Kommentar der Worte zu sein. Bei Newman Knox war er dagegen in der Regel selbst ein Problem, an welchem aller Witz und Scharfsinn scheiterte. Mr. Nickleby drehte sich, nachdem sie einige Schritte gegangen waren, nach ihm um. Als wenn er sein Hund wäre, befahl ihm, nach Hause zu gehen, und Newman war augenblicklich im Gedränge verschwunden. »Eine kostbare Bescherung«, murmelte Mr. Nickleby vor sich hin. »Mein Bruder hat nie das Mindeste für mich getan, und ich erwartete es auch nicht. Nun ist ihm kaum der Atem ausgegangen, und ich soll einer starken, robusten Frau, einem fast volljährigen Burschen und einer erwachsenen Dirne Unterhalt geben. Was gehen Sie mich an? Habe ich Sie doch nie auch nur gesehen.« Unter diesen und vielen ähnlichen Betrachtungen hatte er den Strand erreicht, sah auf das Schreiben, um sich in Betreff der Nummer nicht zu irren, und stand bald vor dem bezeichneten Hause. Ein großer, in die Tür eingeschrobener Rahmen, welcher eine beträchtliche Anzahl Porträts umschloss, verkündete die Beschäftigung des Hausbewohners. Mr. Ralph Nickleby warf einen sehr verächtlichen Blick auf die Allotrien, und nachdem er durch mehrere Doppelschläge Einlass begehrt, wurde ihm von einem Hausmädchen mit sehr schmutzigem Gesicht geöffnet. Er hatte kaum nach Mrs. Nickleby gefragt, als oben am Treppenabsatze die Hausbesitzerin Miss La Creevy erschien und in der Meinung, dass Besuch und Frage ihr gölten, ihren Namen nannte und den Herrn bat, hinaufzutreten. Miss La Creevy trug einen gelben Kopfputz und ein gelbes Kleid, und ihr Antlitz hatte ziemlich dieselbe Farbe. Sie war eine zippe, junge Dame von 50 Jahren, und ihr Zimmer war der erwähnte Rahmen in vergrößertem Maßstabe und etwas unreinlicher. »Ah«, begann sie zimperlich hustend und die Hand mit dem schwarzseidenen Halbhandschuh vor dem Munde haltend, »Sie wünschen sich, Miniatur malen zu lassen? Vortrefflich. Sie haben ein sehr stark markiertes Gesicht. Haben Sie wohl schon einmal gesessen?« »Sie sind über die Absicht meines Hierseins im Irrtum, wie ich sehe, Madame«, entgegnete Mr. Nickleby in seiner gewöhnlichen, ungeschlachten Weise. »Ich habe kein Geld für Porträts wegzuwerfen, Madame, und wenn ich's hätte, auch, Gott sei Dank, niemand, dem ich eins schenken könnte. Da ich Sie oben am Treppenabsatz sah, fiel es mir ein, Ihnen ein paar Fragen vorzulegen. Sind Sie die Vermieterin des zweiten Stockwerks?« Miss La Creevy hustete abermals, und zwar jetzt, um zu verbergen, dass sie sich unangenehm in ihren Erwartungen getäuscht sah. Sie bejahte. »Wird es gegenwärtig von einer Witwe mit zwei Kindern bewohnt?« fragte Mr. Nickleby weiter. »Ja, Sir.« »Ist sie arm?« fuhr Mr. Nickleby fort, einen starken Nachdruck auf das kleine, so vielsagende Beiwort legend. »Ich fürchte, ja«, erwiderte Miss La Creevy. »Ich kenne Sie, Ma'am. Wie kommt eine arme Witwe in dieses Haus? Ihre Umstände sind mir genau bekannt, Ma'am. Rund heraus, ich bin mit ihr verwandt und möchte Ihnen raten, sie nicht im Hause zu behalten, Ma'am.« »Ich zweifle indes nicht«, versetzte Miss La Creevy wiederum hustend, »wenn sie außerstande sein sollte, ihren pekuniären Verpflichtungen nachzukommen, dass ihre Familie zutreten würde.« »Sie wird keineswegs zutreten, Ma'am«, unterbrach Ralph hastig. »Glauben Sie das ja nicht?« »Wenn die Sachen wirklich so stehen, dann freilich.« »Sie stehen wirklich so, Ma'am, und treffen Sie ja Ihre Maßregeln danach. Ich bin die Familie, Ma'am. Zum wenigsten glaube ich, dass die Leute keinen anderen Anverwandten haben als mich, und es deucht mir Pflicht zu sein, Sie in Kenntnis davon zu setzen, dass ich Ihren Verschwendungen durchaus keinen Vorschub leisten kann, noch werde. Auf wie lange haben Sie die Wohnung gemietet?« »Nur wochenweise, und Mrs. Nickleby hat für die erste Woche im Voraus bezahlt.« »Dann kündigen Sie ihr ja augenblicklich die Miete auf. Sie kann nichts Besseres tun, als sogleich nach ihrem Wohnorte zurückzukehren. Sie ist jedermann lästig.« »Nun, freilich, wenn Mrs. Nickleby die Wohnung gemietet hat, ohne die Mittel zu besitzen, den Mietzins bezahlen zu können, so hat sie gehandelt, wie es sich für eine Dame durchaus nicht ziemte.« »Sehr richtig«, bemerkte Ralph. »Und da ich für jetzt allein und schutzlos dastehe«, fuhr Miss La Creevy fort, »so kann es mir natürlich nicht zugemutet werden, auf den Mietzins für meine Zimmer zu verzichten.« »Natürlich, schlechterdings nicht«, sagte Ralph. »Obgleich ich freilich auch«, setzte Miss La Creevy offenbar zwischen ihrer Gutherzigkeit und ihrem Interesse schwankend hinzu, »durchaus nichts auf die Dame, die äußerst angenehm und umgänglich ist und sich sehr, sehr unglücklich zu fühlen scheint, oder auf die jungen Leute zu sagen habe, die nicht liebenswürdiger sein und sich nicht besser betragen könnten.« »Sehr wohl, Ma'am«, sagte Ralph und ging nach der Tür, denn Miss La Creevy's der Armut erteilte Lobsprüche verdrossen ihn. »Ich habe meine Pflicht getan, und ich bin vielleicht weiter darin gegangen, als ich es hätte tun sollen. Natürlich wird es mir niemand Dank wissen. Seien Sie versichert, dass ich mich Ihnen wenigstens sehr verpflichtet achte, Sir«, versetzte Miss La Creevy verbindlich. »Wollen Sie mir nicht die Ehre erzeigen, einen Blick auf einige meiner Porträts zu werfen?« Sie sind sehr gütig, Ma'am, erwiderte Mr. Nickleby und schickte sich an, eiligst hinauszugehen. Allein ich habe oben einen Besuch abzustatten und meine Zeit ist kostbar. Ich muss daher wirklich danken. »Ich werde mich glücklich schätzen, wenn Sie vielleicht gelegentlich einmal wieder einsprechen wollen. Darf ich Sie bitten, meine Karte anzunehmen? Ich danke ergebens Ihre Dienerin.« »Ihr Diener, Ma'am«, sagte Ralph im Hinauseilen und verschloss rasch die Tür, um die Unterhaltung desto sicherer abzubrechen. »Und nun zu meiner Schwägerin. Hol sie!« Miss La Creevys Hausmädchen ging ihm voran, öffnete Mrs. Nicklebys Tür und rief hinein, »Ma'am, hier ist Mr. Nickleby!« Eine Dame in tiefer Trauer erhob sich, als er eintrat, schien aber außerstande zu sein, ihm entgegenzugehen und stützte sich auf den Arm eines fast zu zarten, aber sehr schönen Mädchens, ihrer Tochter, die bei ihr gesessen hatte. Ein junger Mensch, der ein paar Jahre älter zu sein schien, trat vor und begrüßte Ralph als seinen Oheim. »Du bist Nicholas, nicht wahr?« begann Ralph grämlich und barsch. »Das ist mein Name, Sir«, erwiderte der Jüngling. »Nimm mir den Hut ab«, sagte Ralph gebieterisch. »Nun, wie geht's, Ma'am? Sie müssen sich fassen. Ich tue das auch unter allen Umständen.« »Mein Verlust ist kein gewöhnlicher«, rief Mrs. Nickleby aus und hielt ihr Tuch vor die Augen. »Es ist ein ganz gewöhnlicher Verlust, Ma'am«, entgegnete Ralph kaltblütig, den Spencer aufknöpfend. »Ehemänner sterben alle Tage, Ma'am, und Ehefrauen gleichfalls.« »Und auch Brüder, Sir«, fiel Nicholas mit entrüsteter Miene ein. »Ja, und auch Kinder und naseweise Bürschchen«, entgegnete Ralph sich setzend. »Sie haben in Ihrem Schreiben nicht erwähnt, Ma'am, an welcher Krankheit mein Bruder gestorben ist.« »Ach, wir haben nur zu viel Grund zu glauben«, erwiderte Mrs. Nickleby unter überströmenden Tränen, »dass er an einem gebrochenen Herzen starb.« »Pah, solch ein Ding gibt es nicht«, sagte Ralph. »Das begreife ich, wenn jemand stirbt an einem gebrochenen Halse oder leidet an einem gebrochenen Arme oder Beine oder einem zerbrochenen Kopfe oder einer zerbrochenen Nase. Aber an einem gebrochenen Herzen passen nichts als die Modephrase. Kann einer seine Schulden nicht bezahlen, so stirbt er an einem gebrochenen Herzen, und seine Witwe ist eine edle Dulderin. Es mag Leute geben, die keine Herzen haben, welche brechen können«, bemerkte Nicholas. »Um des Himmels willen, wie alt ist der Knabe?« fragte Ralph den Neffen vom Kopf bis zu Füßen mit der tiefsten Verachtung anblickend. »Nicholas ist fast 19 Jahre alt«, erwiderte die Witwe. »So, 19«, sagte Ralph. »Auf welche Weise denkst du dir denn, dein Brot zu verdienen, Bursch?« »So, dass ich meiner Mutter nicht zur Last falle«, entgegnete Nicholas mit schwellendem Herzen. »Möchtest dabei auch ein wenig zu beißen und zu brechen haben«, gab sein Oheim geringschätzig zurück. »Ich werde jedenfalls von Ihnen mein Brot nicht erwarten«, sagte Nicholas von Zorn errötend. Seine Mutter und Schwester baten ihn mit flehenden Mienen, dass er sich mäßigen möge. »Schweig«, rief ihm Ralph zu, »auf mein Wort, Mrs. Nickleby, das sind mir saubere Dinge. Die Sache lässt sich vortrefflich an.« Mrs. Nickleby warf ihrem Sohn einen bittenden Blick zu, und der Oheim und Neffe sahen einander eine Weile schweigend an. Das Gesicht des alten Mannes war streng, unempfindlich und zurückstoßend, das des Jünglings offen, einnehmend und edel. Das Auge des Ersteren stechend, Geiz und schlaue List blitzten daraus hervor, das des Letzteren leuchtete von Verstand und Mut. Er war vielleicht etwas zu klein oder zu schlank, doch aber männlich und wohlgebaut von Gestalt und, ganz abgesehen von der Anmut und Schöne der Jugend, ging ein Etwas aus seinem warmen jungen Herzen in seinen Blick und seine Haltung über, wodurch er dem alten Herrn offenbar überlegen wurde. Ein solcher Gegensatz, wie sehr er auch von jedermann empfunden werden mag, wird doch in seiner ganzen Schärfe nur von dem und von niemand so tief gefühlt als von dem, der ihn durch die untergeordnete Rolle bilden hilft, die er selbst dabei spielt. Er verletzte Ralph in seinem Innersten und von Stund an hasste der Oheim seinen Neffen. Er wendete endlich die Blicke höchst verächtlich von ihm ab und nannte ihn einen Knaben. Ältere Herren bedienen sich dieses Ausdrucks häufig gegen junge Leute im Tone des Vorwurfs, wahrscheinlich in der Absicht, die Gesellschaft glauben zu machen, dass sie sich, wenn sie wieder jung werden könnten, unter keiner Bedingung dazu herbeilassen würden. »Die Gläubiger sind also zugetreten, wie Sie mir geschrieben haben, Ma'am«, sagte Ralph ungeduldig, »und Ihnen ist gar nichts übrig geblieben?« »Gar nichts«, wiederholte Mrs. Nickleby. »Und Sie haben Ihr weniges Geld zu der weiten Reise nach London verwendet, um zu sehen, was ich für Sie tun könnte?« fragte Ralph weiter. »Ich hoffte«, stammelte Mrs. Nickleby, »dass es Ihnen möglich sein würde, den Kindern Ihres Bruders unter die Arme zu greifen. Es war der Wunsch des Sterbenden, dass ich mich Ihretwegen an Sie wenden sollte.« »Ja, es sei Gott geklagt«, murmelte Ralph auf und abgehend. »Allemal, wenn ein Mensch ohne eigenes Vermögen stirbt, scheint er zu glauben, ein Recht zu haben, über Geld und Gut anderer Leute zu verfügen. Was hat Ihre Tochter gelernt, Ma'am?« »Gretchen hat eine gute Erziehung erhalten«, schluchzte Mrs. Nickleby. »Sag deinem Onkel, wie weit du es im Französischen und den anderen Unterrichtsgegenständen gebracht hast, liebes Kind.« Das arme Mädchen war im Begriff, etwas hervorzustottern, als der Oheim unmutig unterbrach. »Man muss sehen, dir eine Stelle als Hilfslehrerin in einer Kostschule zu verschaffen. Ich will doch hoffen, dass du nicht so vornehm dazu erzogen bist.« »Nein, wahrlich nicht, Onkel«, erwiderte das weinende Mädchen. »Ich will mir Mühe geben, alles zu tun, wodurch ich mir meinen Unterhalt erwerben kann.« Schon gut, sagte Ralph ein wenig milder, sei es, dass ihn die Schönheit oder, wenn wir nachsichtig sein und dies annehmen wollen, das Unglück seiner Nichte rührte. Du musst es versuchen, und wenn es dir zu schwer wird, so geht es vielleicht mit Stickerei oder Putzmachen. Hast du denn wohl schon etwas getan, Bursch? Nein, antwortete Nicholas kurz. »Hab es mir wohl gedacht«, bemerkte Ralph. »Auf diese Weise hat also mein Bruder seine Kinder erzogen, Ma'am. Sein seliger Vater hat ihn so gut unterrichtet, als er es vermochte«, fiel Mrs. Nickleby ein und wollte »in Zukunft etwas aus ihm machen«, unterbrach Ralph. »Ganz die alte Geschichte. Stets wollen und nie etwas tun. Wenn mein Bruder ein tätiger und kluger Mann gewesen wäre, so könnten Sie jetzt eine wohlhabende Frau sein, Ma'am. Und hätte er seinen Sohn in die Welt geschickt, wie es mein Vater mit mir machte, als ich noch anderthalb Jahre jünger war als der Monsieur da, so würde der Bursch jetzt in der Lage sein, Sie zu unterstützen, statt eine Bürde für Sie zu sein« und ihre Sorgen noch zu vermehren. Mein Bruder war ein leichtsinniger, unbesonnener Mensch, Mrs. Nickleby, und ohne Zweifel sehen Sie das auch ein, denn Sie empfinden es am härtesten. Diese Äußerung Ralphs erweckte den Gedanken bei der Witwe, dass sie vielleicht mit ihren 1000 Pfunden eine bessere Partie hätte machen und über welch eine artige Summe sie dann jetzt würde gebieten können. Ihre Tränen begannen dabei reichlicher zu fließen und sie hub an, denn sie war eine sehr gute, aber auch schwache und beschränkte Frau, ihr hartes Schicksal zu beklagen und gestand darauf, dass ihr eheliches Leben eine Sklaverei gewesen wäre und dass sie dem Seligen oft, Es war gegründet, sehr oft gesagt, sie hätte besser heiraten können und dass sie nie begriffen bei seinen Lebzeiten, wo das Geld geblieben wäre, dass es aber besser mit ihr stehen würde auf diesen Tag, wenn er ihr gefolgt wäre. Und was der Reden mehr waren, wie man sie von Frauen während ihres Ehestandes oder nach demselben oder während und nach demselben zu hören pflegt. Mrs. Nickleby schloss mit der Klage, dass ihr teurer verstorbener Mann sie nie gewürdigt, ihren Rat zu benutzen, ein einziges Mal ausgenommen, was der Wahrheit vollkommen gemäß war. Er hatte ihren Rat wirklich nur ein einziges Mal befolgt und sich freilich dadurch zugrunde gerichtet. Mr. Ralph Nickleby hörte dem allen halb lächelnd zu und knüpfte darauf die Unterhaltung sogleich da wieder an, wo sie durch den Schmerz und Redeerguss seiner Schwägerin abgebrochen war. »Bist du gewillt zu arbeiten?« fragte er den Neffen mit unfreundlichem Stirnrunzeln. »Natürlich«, erwiderte Nicholas stolz. »Dann schau hier, Bursch«, fuhr Ralph fort, »du kannst es deinem Glücksterne danken, dass es mir gerade heute Morgen unter die Augen kam.« Er zog bei diesen Worten ein Zeitungsblatt aus der Tasche und las die nachstehende Anzeige vor. »In Mr. Wackford Squeers Erziehungsanstalt zu Dotheboys Hall im entzückend gelegenen Dörfchen Dotheboys unweit Greater Bridge in Yorkshire werden Knaben und junge Leute beköstigt und gekleidet, mit Büchern, Taschengeld und allem sonst Erforderlichen versehen und in allen Sprachen, älteren wie neueren, in der Rechtschreibung, Mathematik, Geometrie, Astronomie, Trigonometrie, Arithmetik, Fortifikation, im Rechnen und Schreiben, im Stockfechten, wenn es gefordert wird, und in allen anderen Zweigen einer klassischen Erziehung und Literatur unterrichtet. Bedingungen: jährlich 20 Guineen. Es finden weder extra Nachforderungen noch Ferien statt. Die Beköstigung ist beispiellos gut. Mr. Squeers befindet sich gegenwärtig in London und ist täglich von 1 bis 4 Uhr im Mohrenkopfe auf Snow Hill zu sprechen. N.B. Nota bene. Es wird ein fähiger Hilfslehrer gesucht. Jahresgehalt 5 Pfund. Ein Magister der freien Künste würde den Vorzug erhalten. Mr. Ralph Nickleby steckte das Zeitungsblatt wieder in die Tasche und sagte zu seiner Schwägerin, »Sie haben gehört, bekommt er die Stelle, so ist sein Glück gemacht.« »Er ist aber nicht Magister«, wendete Mrs. Nickleby ein. »Ich denke, dass darauf nichts ankommen soll«, erwiderte Ralph. »Das Gehalt ist aber so gering, Onkel, und es ist so weit von hier«, sagte Käthchen furchtsam. »Still, Käthchen«, fiel Mrs. Nickleby ein, »dein Onkel muss es am besten wissen.« »Ich habe gesagt«, entgegnete Ralph mit Schärfe, »wenn er die Stelle bekommt, ist sein Glück gemacht. Will er sie nicht, so mag er selber zusehen. Findet er, indem er weder Freunde noch Geld noch Empfehlungen oder Kenntnis in irgendeinem Fache besitzt, hier in London eine ehrliche Beschäftigung, womit er sich nur die Schuhe verdient, so will ich ihm 1000 Pfund, oder ich würde sie ihm doch geben, wenn ich sie hätte«, setzte er sich korrigierend hinzu. »Ach, der arme Nicholas«, rief Käthchen aus, »Onkel, müssen wir uns denn so bald trennen?« »Quäle doch deinen Onkel nicht mit Fragen, während er nur für unser bestes besorgtes Liebeskind«, sagte Mrs. Nickleby. »Lieber Nicholas, sprich doch auch ein Wort.« »Ja, Mutter, ja«, erwiderte Nicholas, der in Gedanken verloren dagesessen hatte. »Wenn ich so glücklich bin, die Stelle zu erhalten, Sir, zu der ich mich so wenig fähig fühle, was wird dann aus meiner Mutter und Schwester werden?« »Für deine Mutter und Schwester«, antwortete Ralph, »werde ich im gesetzten Falle, sonst aber nicht so oder anders sorgen. Ich werde sogleich daran denken und die Sache in den nächsten Tagen nach deiner Abreise ordnen.« Nicholas sprang vergnügt von seinem Stuhl auf und ergriff und drückte seines Oheims Hand. »Wenn das ist«, rief er aus, »so bin ich zu allem bereit, was Sie wünschen. Lassen Sie uns unser Glück bei Mr. Squeers sogleich versuchen. Er kann höchstens Nein sagen.« »Das wird er bleiben lassen«, sagte Ralph. »Er wird froh sein, dich durch meine Empfehlung zu bekommen. Mach dich ihm nützlich und du bist binnen kurzem sein Mitunternehmer. Und denk nur, wenn er mit Tode abginge, wahrhaftig, dein Glück wäre auf lebenslang gemacht.« »Oh ja«, sagte der arme Nicholas, hocherfreut durch die prachtvollsten Luftschlösser, die sein jugendlicher Mut und seine Unerfahrenheit bereits vor sein inneres Auge zauberten. »Oder es trifft sich auch wohl, dass ein junger, zu Dotheboys Hall erzogener Edelmann eine Vorliebe für mich fasst. Seinen Vater bestimmt, mich bei seinem Abgange zu seinem Reisehofmeister zu ernennen und mir, wenn wir vom Festlande zurückkehren, eine glänzende Stelle zu geben oder zu verschaffen. Was sagen Sie, Onkel?« »Ganz deiner Meinung«, sagte Ralph spöttisch. »Und wer weiß«, fuhr Nicholas fort, »er besucht mich, was er natürlich tun wird, wenn ich erst eingerichtet bin, verliebt sich in Kätchen, die mir haushält und heiratet sie. Ah, man kann nicht wissen.« »Nein, wirklich, man kann nicht wissen«, höhnte Ralph. »Oh, wie glücklich wir sein würden«, rief Nicholas enthusiastisch aus. »Der Trennungsschmerz ist nichts gegen die Freude des Wiedersehens. Kätchen wird eine schöne Frau, und wie stolz werde ich sein, sie so nennen zu hören, und wie glücklich wird die Mutter sein, wenn sie wieder bei uns und diese ganze traurige Zeit vergessen ist.« Und dieses Bild der Zukunft war zu schön, um nicht überwältigend zu sein. Nicholas musste innehalten, ein schwaches Lächeln flog über sein Antlitz und er brach in Tränen aus. Die guten, schlichtherzigen Leutchen hatten stets in tiefer Zurückgezogenheit gelebt und waren gänzlich unbekannt mit der Welt. Eine konventionelle Phrase, die so viel bedeutet als unbekannt mit den Schurken und Bösewichtern in der Welt. Sie vermischten bei dem Gedanken an die erste ihnen bevorstehende Trennung ihre Tränen und begannen, nachdem der lebhafteste Gefühlsausbruch vorüber war, sich im Vorgenuss ihrer glänzenden Zukunft zu ergehen, als Mr. Ralph Nickleby erinnerte, wenn sie die Zeit verlören, so könnte ein glücklicherer Bewerber Nicholas zuvorkommen und alle ihre köstlichen Luftschlösser über den Haufen werfen. Das trauliche Gespräch wurde daher sogleich abgebrochen und Onkel und Neffe gingen, Mr. Squeers aufzusuchen, indem sich Nicholas heftige Vorwürfe machte, seinem Oheim großes Unrecht dadurch getan zu haben, dass er beim ersten Erblicken einen Widerwillen gegen ihn gefasst. Mrs. Nickleby sagte ihrem Kätchen, sie sei überzeugt, dass Mr. Ralph Nickleby ein weit wohlmeinenderer Mann wäre, als er zu sein schiene, worauf Miss Nickleby als eine gehorsame Tochter bemerkte, dass das sehr leicht der Fall sein könnte. Um die Wahrheit zu sagen, so war die Meinung der guten Frau nicht wenig dadurch bestimmt worden, dass sich ihr Schwager auf ihre bessere Einsicht berufen und ihre großen Verdienste, wenn auch nur versteckt, gelobt hatte. Und obgleich sie ihren verstorbenen Mann in der Tat innig geliebt und mit der größten Zärtlichkeit an ihren Kindern hing, so hatte Ralph doch bei ihr eine der kleinen, misstönigen, verstimmten Seiten im menschlichen Herzen, mit dessen verwerflichsten Schwachheiten er sehr wohl bekannt war, so wenig er die guten Eigenschaften desselben auch nur ahnte, mit so großem Erfolge berührt, dass sie schon allen Ernstes anfing, sich als das liebenswürdige und unschuldige Opfer der Unklugheit ihres Seligen zu betrachten. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 2. September 2024.